Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Lange Zeit war der Kosmologe mit dem Priesterkragen so gut wie vergessen. Eigentlich unglaublich, denn Georges Lemaître hatte die entscheidende Idee, woher überhaupt alles kommt. Er entdeckte den Urknall. Es gibt zwei Wege, um zur Wahrheit zu gelangen. Ich habe beschlossen, ihnen beiden zu folgen. Die Wissenschaft hat meinen Glauben nicht ins Wanken gebracht. Und die Religion hat mich nie dazu gebracht, die Schlüsse in Frage zu stellen, zu denen ich durch wissenschaftliche Methoden gelangt bin. Das sagt Georges Lemaître am 19. Februar 1933 gegenüber dem New York Times Magazine. Es ist ein belgischer Theologe, der sich daran macht, die Entstehung des Universums zu erklären. Georges Lemaître ist Priester und Physiker zugleich. Ein Mann, der auf wissenschaftlichen Konferenzen nicht nur mit seinem Priesterkragen auffällt, sondern vor allem mit seinen kühnen Ideen. Mit der Entdeckung des Urknalls bringt er eine Debatte in Gang, in die sich Einstein und sogar der Papst einmischen werden. Dabei sind Lemaîtres Anfänge eher bescheiden. Er kommt 1894 im belgischen Charleroi zur Welt. Professor Dr. Hans-Joachim Blome ist Astrophysiker und Lemaître-Biograf. Er ist aufgewachsen in einer bürgerlichen Familie, die liberal-konservativ war, die die Tugenden pflegte und die Religion respektierte. Lemaître war jemand, der auf eine Jesuitenschule gegangen ist. Er war nicht Angehöriger des Jesuitenordens, aber er hat seine ganze Schulausbildung an von Jesuiten getragenen Schulen gemacht. Bereits sehr früh hat er den Wunsch geäußert, er wolle Priester werden. Ja, wie das eben einen jungen Mann so ereilen mag. Und dann hat sein Vater eben gesagt, also auch aus finanziellen Gründen, weil der Vater hatte eine Glasbläserei, die explodiert war und war dadurch in Schwierigkeiten gekommen. Und hat seinem Sohn gesagt, lern erstmal was anderes, so wie die Väter das ja ihren Söhnen dann manchmal was sagen. Lemaître tut, was sein Vater ihm sagt. Zumindest vorerst. Er lernt Bergbauingenieurtechnik. Doch dann kommt der Erste Weltkrieg dazwischen. Als seine Heimat Belgien überfallen wird, geht Lemaître freiwillig zum Militär. Den ganzen Krieg verbringt er in Uniform, bekommt sogar einen Orden für seine Tapferkeit. Doch das Interesse an den Naturwissenschaften hat ihn gepackt. Abends wälzt er Physikbücher. Nach dem Krieg beginnt er ein Studium, Mathematik und Physik, und setzt wenig später noch eine Priesterausbildung drauf. Diesen zwei Wegen will Lemaître in seinem Leben folgen. Also er war sehr schlicht fromm und ich denke, er hat das auch sehr ernst genommen, seinen Glauben. Und trotzdem hat er gesagt, Naturwissenschaft treibe ich, als ob es Gott nicht gäbe. Und es liegt eben einfach nahe, dass man sich so dieser Frage stellt, ja, wo kommt die Welt denn her? Und das ist ja eine Frage, die haben die antiken Naturphilosophen schon studiert. Und Lemaître erkannte, dass man im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie diese Frage jetzt im Rahmen der Physik mit etwas mehr Präzision angehen konnte, wie Einstein das 1917 als erster dann auch versucht hat in seinen kosmologischen Betrachtungen. Und das war der Einstieg und der Anknüpfungspunkt von Lemaître für die Kosmologie. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts herrscht in der Kosmologie Aufbruchsstimmung. Einstein ist mit seiner Relativitätstheorie der Durchbruch gelungen. Seitdem weiß man, Raum und Zeit sind nicht unabhängig voneinander, sondern hängen zusammen. Die Relativitätstheorie ist für Kosmologen wie ein Baukasten zur Beschreibung des Universums. Bis dahin unerklärliche Beobachtungen im Weltall ergeben mit Einsteins Annahmen plötzlich Sinn. Lemaître ist fasziniert. Er beschäftigt sich viel mit der Relativitätstheorie und mit dem Universum. Albert Einstein ist der Meinung, dass der Kosmos endlich und unveränderlich ist und keinen Anfang hat. So liest es Lemaître. Eine Vorstellung, an der der belgische Priester kräftig rütteln wird. Schon einige Jahre später wird die Zeitung Brooklyn Tablet schreiben: Das Einstein-Universum ist etwas veraltet. Jetzt müssen wir uns mit dem Lemaître-Universum anfreunden. Doch der Reihe nach. Lemaître ergattert Anfang der 1920er Jahre ein Stipendium und reist ins Ausland. Zuerst an die Elite-Uni Cambridge, dann ans Massachusetts Institute of Technology, MIT in den USA. Dort trifft er die Astronomen und Astrophysiker der Stunde und ist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn in den USA sieht er den technischen Fortschritt mit eigenen Augen. Mit neuen Teleskopen kommen die Wissenschaftler den Geheimnissen des Kosmos näher. Das war eigentlich der Grund, warum mit einem Mal diese kosmologische Frage, die ja aus der antiken Naturphilosophie herauskommt und immer wieder thematisiert worden ist, das hing alles in der Luft, weil man eben nicht gute Teleskope hatte, die einem erlaubten, die Entfernung von Sternen und sogenannten Nebelflecken wirklich festzustellen. Mit den alten Teleskopen sind weit entfernte Objekte am Himmel oft nur undeutlich zu erkennen. Deshalb nennt man sie auch Nebelflecken. Dank neuer Technik können Wissenschaftler sie viel besser wahrnehmen. Zum Beispiel der Astronom Edwin Hubble. Er arbeitet mit einem 2,5-Meter-Teleskop und erkennt, einige dieser Nebelflecken sind tatsächlich entfernte Sternsysteme. Und noch eine andere spannende Beobachtung gibt es in dieser Zeit. Das Licht, das von den Nebelflecken ausgeht, ist ins Rotwellige verschoben. Man nahm ein Spektrum auf und konnte eben das Licht entzerren in seine Regenbogenfarben, wie man das so ein bisschen bildlich vielleicht sagen kann. Und dann stellte man systematisch fest, dass aber dieses Spektrum verschoben war zu längeren Wellenlängen. Das läuft unter dem Namen Rotverschiebung dann. Und das war die Beobachtungsseite, also diese Horizonterweiterung durch neue Teleskope. Das bedeutet, weit entfernte Galaxien bewegen sich von uns weg. Das ist durchaus etwas Unerhörtes und Ungeahntes. Wenn sich die Galaxien von uns entfernen, erkennt Lemaître, dann muss der Kosmos expandieren. Der Raum dehnt sich selbst aus. Eine Sensation. Das Weltall ist also gar nicht so starr und unveränderlich, wie man bislang meint. Diese Erkenntnis veröffentlicht Lemaître 1927 auf Französisch in einem Fachblatt, das wenig gelesen wird. Die Fachwelt nimmt kaum Notiz. Doch Lemaître lässt sich nicht entmutigen. Er will seine Arbeit dem vorstellen, auf dessen Theorien sie aufbaut: Albert Einstein. Georges Lemaître war, so wie man das nennt, Postdoc, hat er promoviert längst. Und dann reist man natürlich zu Konferenzen, um die berühmten Kollegen zu sehen. Und so reiste dann Lemaître nach Brüssel, weil in Brüssel war eine große Konferenz, an der auch Einstein teilnahm. Und der junge Lemaître versuchte dann Kontakt zu Einstein zu bekommen. Das gelang auch und dann gab es auch ein Gespräch. Und dann stellte sich heraus, Einstein kannte Lemaîtres Arbeit. Auf jeden Fall sagte Einstein, also dass Sie rechnen können, junger Mann, das sieht man ja und das glaube ich ja. Aber das, was Sie da behaupten physikalisch, dass der Kosmos expandiert, das ist ja widerwärtig und abscheulich. Und tja. Eine Abfuhr also von Einstein, der Koryphäe. Tröstlich nur, Einstein hat wenig Ahnung. Zu der Zeit hat sich der Physiker kaum noch mit Kosmologie beschäftigt und weiß wenig vom aktuellen Stand der Forschung. Einstein war also überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit. Er wusste weder was von den Beobachtungen des Herrn Hubble 1925, 26, 27, als er Lemaître traf, noch von den Rotverschiebungen. Das hat er dann später erst Anfang der 30er Jahre zur Kenntnis genommen. Und von daher kann man eben verstehen, dass ihm das alles irgendwo, naja, sagen wir, obskur vorkam. Lemaître hat sich übrigens in einem späteren Interview genauso geäußert. Er hat gesagt, als ich mit Einstein dann im Taxi saß, also 1927, auf dem Weg zum Konferenzgebäude und mich mit ihm über Astronomie unterhielt, stellte ich fest, dass er über die aktuellen Beobachtungen überhaupt nicht informiert war. Lemaître lässt sich von Einstein nicht entmutigen und überlegt weiter. Das Universum dehnt sich also aus. Das heißt, es muss zuvor kleiner gewesen sein. Lemaître kommt in dem Beitrag »The Beginning of the World from the Point of View of Quantum Theory« in der Zeitschrift Nature am 9. Mai 1931 zum Schluss. Wenn wir in der Zeit zurückgehen, finden wir immer weniger Quanten, bis wir die ganze Energie des Universums in einigen oder sogar in einem einzigen Quantum verdichtet finden. Lemaître glaubt also, der Kosmos hat einen Anfang. Eine spektakuläre Idee. Bisher geht man von einem Weltall aus, das schon immer existiert. Doch Lemaître ist überzeugt, vor vielen Milliarden Jahren muss der Kosmos winzig, extrem heiß und verdichtet gewesen sein, konzentriert letztlich in einer Art Uratom. Und als dieses dann wie ein radioaktives Element zerfiel, bildeten sich aus seinen Fragmenten die Sterne. Die Urknalltheorie ist geboren. Lemaître beschreibt sie im November 1931 in der Zeitschrift Revue des questions scientifiques in lyrischen Bildern. Die Entwicklung des Universums kann man mit einem Feuerwerk vergleichen, das gerade vorbei ist. Übrig bleiben einige rote Schleier, Asche und Rauch. Wir befinden uns auf einem erkalteten Aschenstück, sehen das langsame Verblassen von Sonnen und versuchen uns an das Strahlen des Anfangs zu erinnern. Vor diesem Feuerwerk gab es weder Zeit noch Raum. Erst mit dem Urknall beginnt unser Kosmos. Sich die Geburt des Universums auszumalen, übersteigt die menschliche Vorstellungskraft. Im Deutschen hat sich das Wort Urknall für das eingebürgert, was sich da vor 13,8 Milliarden Jahren abgespielt hat. Ein unglücklicher Begriff, denn alles, was in ihm steckt, ist falsch, sagt Professor Dr. Hans-Joachim Blume. Dieser Anfang ist keine Explosion im Raum. Also dieses Wort Knall verleitet ja dazu, sich das vorzustellen. Das ist wie mit dem Platzen einer Bombe. Dann gehen die Bruchstücke, die Fragmente in alle Richtungen in einem vorbestehenden Raum nach außen. Und der Urknall ist eben keine Explosion in dem Sinne. Das weiß man heute ganz genau. Sondern es ist so, dass der Raum selber sich dehnt. Und diese Sternsysteme mitschwimmen, ähnlich wie die Rosinen in einem aufgehenden Kuchen. Lemaîtres Idee eines Urknalls verändert die damalige Sicht auf die Welt komplett. Für viele Wissenschaftler ist die Theorie absurd. Eine Ironie, dass sie ausgerechnet unter einem Namen bekannt geworden ist, den sich einer von Lemaîtres Gegnern ausgedacht hatte. Big Bang. Der große Rums, so nennt der Atheist und Wissenschaftler Fred Hoyle später Lemaîtres Theorie. Und das war ganz sicher nicht als Kompliment gedacht. Auch Einstein ist geteilter Meinung, als die beiden bei einem Vortrag Lemaîtres in Kalifornien aufeinandertreffen. Einstein sprang während dieses Vortrages auf und sagte, das ist ja eine großartige Theorie, die sie da entfalten. Damals war Lemaître dann auch auf der Hypothese angelangt, dass der Anfang eine extrem starke Energiekonzentration war und sich dann expandierend zum heutigen Kosmos entwickelt hatte. Und Einstein machte nur eine Einschränkung und sagte ihm, naja, Herr Kollege, das mit dem Anfang vor endlicher Zeit, das erinnert mich doch ein bisschen zu sehr an die Schöpfung. Ist Ihr Modell vielleicht nicht etwas zu realitätsfern und das sollten Sie doch nochmal nachrechnen? Aber es führte keinen Weg dran vorbei. Der Anfang der Welt, diese anfängliche Energiekonzentration vor endlicher Zeit, war unausweichlich. Einstein kann sich ein Universum mit einem Anfang nicht vorstellen. Es widerspricht seiner Weltanschauung. Doch schlussendlich überzeugt Lemaître ihn doch. Spätestens 1933 sieht Einstein ein, sein eigenes Modell geht mathematisch nicht auf. Der Kollege mit dem Priesterkragen hat recht. Auch die Öffentlichkeit interessiert sich für den Urknall. Populärwissenschaftliche Werke boomen. Auch die Presse porträtiert den ungewöhnlichen Wissenschaftler. 1933 bringt das New York Times Magazine eine große Geschichte über Lemaître. Ein Jahr später wird er vom belgischen König mit dem höchsten Wissenschaftspreis ausgezeichnet, den das Land zu bieten hat, und später auch noch in die päpstliche Akademie aufgenommen. Doch Ruhm und Anerkennung sind Lemaître nicht wichtig. Dass seine Theorie des expandierenden Universums fälschlicherweise oft Hubble zugeschrieben wird, macht ihm wenig aus. Lemaître arbeitet gern allein, ist aber auch nicht menschenscheu. Es gibt diese Geschichten, Lemaître betrat das Institut unten im Erdgeschoss und die Sekretärin im zweiten Stock hörte schon, wie er mit den Menschen, die ihm begegneten, Scherze machte und lautstark dann auch lachte. Er war jemand, der sehr reisefreudig war, er war sehr familienbezogen, aber er war auf der anderen Seite jemand, der in seinem ganzen akademischen Leben nur einen einzigen Doktoranden hatte. Also er war ein Individualist, aber durchaus offen und freundlich. Schon an seinem Äußeren ist Lemaître sofort zu erkennen. Er verlässt das Haus kaum je ohne den Priesterkragen und schwarzen Chorrock. Weil es in Belgien zu der Zeit einen Priesterüberschuss gibt, bleibt Lemaître Hobbypriester. Er hält höchstens einmal vertretungsweise einen Gottesdienst. Doch sein ganzes Leben lang ist Lemaître tiefgläubig, geht zu Schweigeexerzitien und einer Bruderschaft. Für viele Kollegen steht er deshalb unter Generalverdacht. Sie befürchten, Lemaître betreibe Wissenschaft im Namen der Religion. Zu Unrecht. Denn der Belgier unterscheidet klar zwischen Glaube und Naturwissenschaft. Er sagt, er forsche so, als ob es Gott nicht gäbe. Das hat er immer wieder betont und hat strikt getrennt zwischen naturwissenschaftlicher Kosmologie und seinem religiösen Glauben. Ja, das war ihm ganz wichtig, dem Lemaître, dass man Naturwissenschaft treiben kann und dass man trotzdem auch seinen Glauben an Gott hat, aber dass man beides nicht vermengen darf. Die Suche nach der Wahrheit liegt für ihn in beiden, der Physik und der Theologie. Doch für Lemaître sind die beiden Disziplinen getrennte Fächer. In einer Rede vor katholischen Wissenschaftlern sagt er 1936, der christliche Forscher unterscheide sich wenig von anderen. Seine Mittel, um etwas herauszufinden, sind dieselben wie die seines nichtgläubigen Kollegen. Der Wissenschaftler abstrahiert gewissermaßen von seinem Glauben in seinen Forschungen. Nicht, weil sein Glaube ihm Probleme verursachen könnte, sondern weil er nichts direkt mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit zu tun hat. Schließlich verhält sich ja ein Christ auch nicht anders als ein Nichtgläubiger, wenn er geht, läuft oder schwimmt. Der physikalische Beginn der Welt hat für Lemaître nichts mit der Schöpfung zu tun. Den Urknall bezeichnet er bewusst als Beginn, nicht als Schöpfung. Doch so sauber getrennt wie Lemaître halten das nicht alle. Gerade die katholische Kirche versucht, seine Theorien für religiöse Zwecke zu nutzen. Der Papst ist begeistert von seiner Idee des Urknalls. 1951 hält Pius XII. Höchstpersönlich in Rom eine Rede vor der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Beweise für die Existenz Gottes im Licht der modernen Naturwissenschaft. Der Urknall und die Schöpfungsgeschichte, das passe doch herrlich zusammen, erklärt er in seinem Vortrag. Die wahre Wissenschaft entdeckt Gott zunehmend. Als ob Gott hinter jeder Tür wäre, die die Wissenschaft öffnet. Mit demselben klaren und kritischen Blick, mit dem sie etwas prüft und dann zu einem Urteil kommt, sieht sie das Werk der schöpferischen Allmacht, deren Kraft sich im Universum verbreitete, erweckt vom mächtigen Fiat, das der Schöpfergeist vor Milliarden Jahren aussprach und mit großzügiger Liebe Materie voll Energie ins Leben rief. Tatsächlich scheint es der heutigen Wissenschaft gelungen zu sein, dieses Es werde Licht zu bezeugen, das am Uranfang steht. Zusammen mit der Materie brach ein Meer von Licht und Strahlung aus, während die chemischen Elemente sich teilten und Millionen Galaxien formten. Gemeint ist ganz klar der Urknall. Lemaître sitzt im Publikum, als Papst Pius XII. Diese Rede hält und kocht vor Wut. Was machen Sie in so einer Situation, wenn so eine Grenzüberschreitung vorgenommen wird? Sie können entweder dem Papst sofort ins Wort fallen, da hat man zu viel Respekt vor, oder Sie können den Saal verlassen und die Tür zuknallen, oder Sie machen das etwas raffinierter. Und Lemaître hat dann Kontakt aufgenommen mit dem Direktor der Vatikanischen Sternwarte und der hatte regelmäßig Zutritt zum Papst und konnte dann eben dafür sorgen, dass der Papst also belehrt wurde, dass er bitte dieses nicht wiederholt, weil das eine absolute Grenzüberschreitung sei. Also das war schon ein mutiger Schritt, aber der damalige Papst war ja auch kein unkluger Mann und insofern hat er das auch nie wiederholt. Es ist ein schwieriger Spagat für Lemaître. Die Kirche versucht ihn zu vereinnahmen, die Wissenschaft beäugt ihn skeptisch. Die Urknalltheorie ist für viele politisch aufgeladen, etwa in der Sowjetunion. Der Urknall, der Assoziationen an die Schöpfungsgeschichte weckt, hat in der sozialistischen Welt keinen Platz. Sogenannte Agenten Lemaîtres werden in Arbeitslager geschickt und sogar zum Tode verurteilt. Im Westen wendet sich Lemaître schon bald weiteren Herausforderungen zu. Er will Beweise finden für seine Theorie vom Urknall. Er hat gesagt und vermutet, dass von diesem anfänglichen Auseinanderdriften oder Explodieren, dass es Relikte geben müsste aus dieser anfänglichen heißen Zeit. Er vermutete, dass das geladene Teilchen sein könnten, die im Kosmos rumschwirren, die sich nicht zu Sternen verdichtet haben. Er war so besetzt und versessen in seine Idee, wie kann man Relikte aus dem Urknall, und das waren für ihn solche geladenen Teilchen, auf der Erde entdecken, um dieser Hypothese auch eine empirische, solide Entsprechung zu geben, dass er sich dann mit den kosmologischen Fragen nicht mehr so viel beschäftigt hat. Die Gleichungen, die Lemaître lösen will, sind kompliziert. Also experimentiert er mit Rechenmaschinen. Aus dem Kosmologen wird ein Computerfreak. Als erster führt er an der Universität Löwen die Burroughs E101 ein. Ein früher Computer, groß wie ein Schreibtisch. ...1965 erleidet Lemaître einen Herzinfarkt. Während er sich im Krankenhaus erholt, hört er beeindruckende Neuigkeiten. In New Jersey haben zwei Physiker mit einer meterlangen Antenne ins All gehorcht und das Echo des Urknalls gehört. Die kosmische Hintergrundstrahlung. Die Publikation im Astrophysical Journal im Sommer 1965, die haben Kollegen von Lemaître ihm noch ins Krankenhaus gebracht, weil Lemaître war in den letzten 12 Monaten häufig erkrankt und er ist 1966 gestorben. Und er hat also noch zur Kenntnis nehmen dürfen und können, dass seine grundsätzliche Idee, wenn es am Anfang eine dichte Energiekonzentration gegeben hat, dann sollten Relikte auch heute und auch den Kosmos durcheilen. Die grundsätzliche Idee war absolut richtig von Lemaître. Ja, das hat er noch erlebt, wird sich sicherlich gefreut haben. Lemaîtres Theorie ist bestätigt. Er stirbt am 20. Juni 1966. Lange gerät der Kosmologe in Vergessenheit. Doch heute erinnert sich die Welt wieder an Lemaître. Nach ihm wird ein Mondkrater benannt, ein Asteroid und ein Raumfahrzeug, das die ISS mit Wasser, Treibstoff und Nahrung versorgt. 2015 wird das teure Gefährt abgekoppelt und in der Erdatmosphäre zum Verglühen gebracht. Ein spektakuläres Ende, das sich Lemaître verdient hat. Sie hörten einen Geschichtspodcast von Radio Wissen über Georges Lemaître, den Entdecker des Urknalls. Elsbeth Breuer hat die Geschichte des Priesters, der auch Physiker war, erzählt. Es sprachen Susanne Schröder und Herbert Schäfer, Ton und Technik Susanne Herzig, Regie Dorit Kreisel, Redaktion Thomas Morawetz.